Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wer Jasmin sagt, der riecht ihn fast schon automatisch. Intensiv süß duften die weißen Blüten, verwirren die Sinne, verführen zum Träumen. Überall auf der Welt lieben Menschen den Jasmin. Obwohl die Pflanze manchmal mehr verspricht, als sie hält. Zum Beispiel mit besonders großen Blüten, die aber leider überhaupt nicht duften. Wenn die Hitze des Tages verflogen ist und es dunkel wird, öffnen sich die sternförmigen weißen Blüten auf den grünen Sträuchern und der Jasmin entfaltet seine wahre Pracht. Der Duft strömt durch die Nacht, sinnlich, verführerisch. Ein Duft, der seit Jahrtausenden Menschen in den unterschiedlichsten Kulturen betört hat. In Asien, dem Mittleren und Nahen Osten, in Nordafrika, Hawaii und Europa. Ein Duft, den der Mensch seit jeher versucht einzufangen. Ein Duft, wie gemacht für Parfums. Jasmin gehört in die Duftfamilie der weißen Blüten, zusammen mit zum Beispiel Maiglöckchen oder Pfingstrose. Und das sind Blüten, die man als sehr intensiv blumig, auch als edel bezeichnet. Sie sind honigsüß, aber auch gleichzeitig dezent zurückhaltend. Also es wird immer dann eingesetzt, wenn man sagt, man möchte beispielsweise einen Duft haben, der sehr rein wirkt. Und viele beschreiben diesen Duft auch als frisch gewaschen beispielsweise. Konstantin Peter ist Inhaber einer Parfümerie in Nürnberg und bietet Düfte von kleinen Herstellern abseits der Massenware an. Außerdem Seminare zur Parfumherstellung. Jasmin ist neben Rose die beliebteste Blütenduftkomponente der Parfumindustrie. In 8 von 10 Damendüften ist er enthalten und ist dabei kein Bestandteil, der sich aufdrängt. Es gibt aktuell sehr populäre, pompöse Düfte, die auf Oud-Basis sind, die auf Gourmand-Basis sind, die sehr schreien, hier bin ich. Das ist Jasmin nicht. Jasmin ist sehr elegant und zurückhaltend, aber trotzdem fein verführerisch, so würde ich es beschreiben. Jasmin verführt also nicht so offensichtlich wie Oud, das schwer duftende Harz des Adlerholzbaumes aus dem arabischen Raum, oder die Gourmand-Düfte, die nach süßen Leckereien wie Karamell, Schokolade oder Kokos riechen. Klassisch wird Jasmin in Parfums als Herznote verwendet. Das heißt, der Duft entwickelt sich erst nach einiger Zeit, hält dafür aber mehrere Stunden an und prägt den Charakter der gesamten Komposition, sein Herz eben. Jasmin wird vor allem in Damendüften eingesetzt. Er gilt allgemein als sehr femininer Duft. Er findet sich unter anderem in klassischen Düften wie Chanel Nummer 5 oder Chalimar von Guerlain. Doch auch Männerdüfte enthalten Jasmin. Sogar in einem Drittel aller Düfte für Männer ist der Blütenduft enthalten, so Konstantin Peter. Jasmin ist tatsächlich sehr vielseitig einsetzbar. Deswegen ist es tatsächlich so beliebt und in so vielen Parfums drin, weil es eben nicht so sehr festgelegt ist auf eine bestimmte Kombination, sondern wirklich im Prinzip frei kombinierbar ist. Und die Dufterlebnisse sind dabei, abhängig davon, mit welchen weiteren Komponenten der Jasmin kombiniert wird, völlig andere. Konstantin Peter reiht Flakons vor sich auf. Einen mit rosa Blumen verziert, einen bauchigen mit goldener Quaste und einen kantigen mit schwarzem Verschluss. Er nimmt die Flakons einen nach dem anderen und sprüht Duftproben auf kleine Pappkärtchen. Die haben Jasmin auch sehr interessant kombiniert, und zwar mit Sandelholz und Grapefruit. Und man merkt schon, es ist einfach ein bisschen jugendlicher, könnte man sagen. Süß, komplex, nicht zu leicht, aber auch nicht aufdringlich. Könnte sich ein junges Mädchen vorstellen, das diesen Duft kriegt. Hier haben wir jetzt ein Parfum aus Venedig, Merchant of Venice heißt es. Da ist neben Jasmin auch noch Noten von Frisie und Vanille mit dabei. Man merkt, es wird auch eleganter. Der Jasmin geht etwas in den Hintergrund und es wirkt einfach auch sehr komplex und sehr grand, könnte man sagen. Das könnte man sich vorstellen, es in die Oper zu tragen. Wir haben hier noch ein Eau de Toilette aus Italien. Auch das hat Jasmin. Aber wenn Sie dann riechen, riechen Sie vor allen Dingen zunächst Bergamotte, Limette und dann eben auch das Patchouli und die Hölzer. Jasmin ist wirklich nur in kleinen Dosen mit dabei, um es frischer zu machen und vielleicht auch die Stränge von dem Patchouli ein bisschen auszubalancieren. Aber das ist so ein Beispiel für ein Parfum für Männer, wo man vielleicht nicht vermutet hätte, dass Jasmin mit drin ist. Bis der Duft von Jasmin aber in die Parfums gelangt, ist ein enormer Aufwand erforderlich. Auf großen Plantagen, vor allem in Ägypten, aber auch Marokko, Indien, Italien oder Grasse in Frankreich, werden die duftenden Sträucher gepflanzt, um aus ihren Blüten Duftöle für die Parfumherstellung zu gewinnen. Die Blüten öffnen sich in der Nacht, weil sie von nachtaktiven Insekten bestäubt werden. Die finden dank des intensiven Dufts und der strahlend weißen Farbe ihr Ziel. In der Nacht ist auch das feine Aroma der Jasminblüten am intensivsten. Deshalb werden sie in der Nacht und den frühen Morgenstunden geerntet, bevor die Hitze des Tages oder Wind und Wetter ihnen zusetzen. Jasminblüten zu pflücken ist dabei eine Kunst, die darf nämlich beim Pflücken nicht beschädigt werden. Deswegen gibt es auch keine Maschinen, die Jasmin ernten, sondern es wird alles noch in Handarbeit erledigt. Deswegen ist es sehr aufwendig, sehr teuer und es braucht eine Menge Training, damit man einfach die Blüten nicht beschädigt beim Pflücken. Bis zu 800 Gramm Blüten pro Stunde können erfahrene Pflücker in ihren Körben sammeln. Unbeschädigt und möglichst trocken sollen sie sein. Im Anschluss werden die Jasminblüten gewogen und kontrolliert, bevor das Duftöl aus ihnen gewonnen wird. Damit kein Aroma verloren geht, geschieht dies direkt nach der Ernte durch die sogenannte Extraktion. Das bedeutet, mit Lösungsmitteln wird in einem zweistufigen Verfahren der Duft aus der Blüte extrahiert. Zuerst werden die Blüten mit einem chemischen Mittel, Ethanol oder Hexan, versetzt. Sobald dieses bei niedriger Temperatur verdampft ist, bleibt das Konkret übrig, eine salbenartige Masse, die schon das Aroma des Jasmin trägt und zum Großteil aus Wachs besteht. Daraus wird in der zweiten Stufe, mit Hilfe von Alkohol, das wertvolle ätherische Öl herausgelöst, das Absolü, reiner Jasminextrakt. Die Extraktion ersetzt heute das zuvor gebräuchliche und noch weitaus aufwendigere Verfahren der Enfleurage zur Gewinnung von Jasminöl. Das kennt man vielleicht aus der Provence oder aus dem Film Das Parfum, wo man eine Wachsschicht auf eine glatte Unterfläche aufbringt, einen Marmortisch oder auf eine Glasplatte und in diese Wachsschicht die Blüten mit dem Gesicht nach unten drückt und dort erstmal einwirken lässt. Diesen Vorgang wiederholt man mit derselben Wachsschicht 15-20 Mal, bis wirklich genug der ätherischen Öle in die Wachsschicht abgegeben worden sind. Anschließend wird auch hier das Wachs mit Alkohol versetzt und leicht erwärmt, bis der Jasminextrakt übrig bleibt. Der Aufwand zur Gewinnung von Jasminöl ist immens. Um 1 Kilogramm Absolü zu extrahieren, sind etwa 8 Millionen Blüten nötig, die alle per Hand gepflückt werden müssen. Anders gesagt, 8000 Blüten ergeben 25 Tropfen Öl. Jasminöl zählt deshalb zu den teuersten Parfumrohstoffen. Bis zu rund 10.000 Euro werden für das Kilogramm Jasmin Absolü gezahlt. Für die Öle aus dem Anbaugebiet im französischen Grasse sogar noch mehr. Der Preis entspricht in etwa dem für das ebenfalls kostbare Rosenöl. Zum Vergleich: Der Preis von Orangenöl liegt bei etwa 10 Euro pro Kilogramm, der für Lavendel bei etwa 100 Euro. Dass Jasmin einer der populärsten Bestandteile von Parfums ist, bedeutet allerdings nicht, dass dabei immer echtes Jasminöl verwendet wird. Es ist tatsächlich so, dass die allermeisten Parfums im Massenmarkt heutzutage synthetische Stoffe enthalten. Oftmals bis zu 100%. Oftmals werden zumindest ein paar natürliche Substanzen dann mit synthetischen kombiniert, um einfach die Mengen herstellen zu können und auch einen Preis erzielen zu können, bei dem sich Kunden das dann auch leisten können. Die echten Jasminöle aber sind komplexer als die synthetischen Nachbildungen. Wo wurden die Blüten angebaut? Unter welchen Bedingungen sind sie gewachsen? Das fließt in das Aroma mit ein und prägt auch die Qualität, ähnlich wie bei Wein. Das ätherische Öl von Jasmin ist aber nicht nur Bestandteil von Parfums und damit quasi duftender Schmuck. Auch in der Aromatherapie kommt Jasmin zum Einsatz. Wegen verschiedener biochemischer Bestandteile werden ihm positive Effekte auf Körper und Geist zugeschrieben. Elke Innsbruckner, Diplom-Aromatherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie, verwendet Jasminöl öfter. Vor allem, wenn es um psychische Beschwerden geht, dem zentralen Wirkungsbereich von Jasmin in der Aromatherapie. Er unterstützt bei Depressionen, Winter, Blues, sage ich mal, ist er total hilfreich. Auch bei Ängsten ist er unterstützend. Also er ist da, gibt sehr viel Kraft und ist stimmungsaufhellend. Die Geschichte, warum das wirkt, das ist der hohe Estergehalt in dem Öl. Also da müssen wir ein bisschen in die Biochemie einsteigen. Estergehalt ist relativ hoch, zwischen 35% und 50%. Und Ester ist eben, die aromatischen Ester, sagt man eben, das ist das Benzylbenzoat. Und das wirkt eben auf die Serotoninausschüttung und die Endorphinausschüttung. Und deshalb diese stimmungsaufhellende Wirkung. Jasmin hat aber nicht nur einen stimmungsaufhellenden Effekt. Ihm wird außerdem in der Aromatherapie eine aphrodisierende Wirkung zugeschrieben. Jasmin-Duft gilt als stimulierend, erotisch und weiblich. Und der weibliche Aspekt spiegelt sich auch bei der aromatherapeutischen Anwendung bei körperlichen Beschwerden wider. Also er ist sehr unterstützend, wenn wir mal die körperliche Geschichte anschauen. Bei allen Frauenthemen, sage ich mal, ob das jetzt Menstruationsbeschwerden sind, ob das Hormonumstellungsgeschichten sind, in Wechseljahren, Pubertät und so weiter, da ist der Jasmin sehr unterstützend, dass man eben dann mit Einreibungen oder Ölen eben aufträgt. Also nicht den, ich sag mal, den reinen, das ätherische Öl, sondern natürlich immer in ein Trägeröl verarbeitet. Bei der Geburt und Geburtsvorbereitung ist Jasmin ebenfalls im Einsatz. Auf der körperlichen Ebene wirkt das Öl also entkrampfend, hormonmodulierend, schmerzstillend und auch entzündungshemmend, dank weiterer aromatischer Ester wie etwa Methylantranilat. Im Jasminöl steckt auch das Indol, das im Hormonhaushalt wirkt. Stark konzentriert riecht es nach Fäkalien. In leichter Konzentration hat es eine blumige Note. Jasminöl wird in der Aromatherapie immer nur äußerlich angewendet. Elke Innsbruckner benutzt ausschließlich naturreines Jasminöl aus biologisch angebauten Pflanzen. In Extrakten, die mit chemischen Mitteln hergestellt wurden, sind die für die Wirkung relevanten biochemischen Inhaltsstoffe nur in geringerer Dosis enthalten. Und deshalb auch immer die Warnung, wenn ich irgendwo an einem Ständle in Nürnberg drin am Markt Jasminöl kaufen kann für 5 €, dann ist das sicher nicht viel Jasmin drin. Und dann habe ich natürlich auch nicht die therapeutische Wirkung. So steht auf dem Duftölfläschchen der Aromatherapeutin die Bezeichnung Ägypten als Erzeugerland und Jasminum grandiflorum als botanischer Name. Jasminum grandiflorum, das ist auch die Art, die am häufigsten für die Duftölherstellung verwendet wird. Neben Jasminum officinale, auch echter Jasmin genannt, und Jasminum sambac, dem arabischen Jasmin. Sie alle haben weiße, mehrblättrige Blüten, gedeihen an sonnig heißen Standorten und vertragen keinen Frost. Und sie sind nur 3 duftende Arten der äußerst umfangreichen Gattung Jasmin. Es gibt um die 200 Arten Jasmin. Wirklich zu unterscheiden sind die eigentlich teilweise nur von Experten. Manche denken auch, es sind 400 Arten. Charakteristisch ist eigentlich, dass es alles Gehölze sind, also sie verholzen. Viele wachsen kletternd oder rankend. Manche sind aber auch rechte Sträucher. Ganz typisch sind so grüne, oft auch kantige Triebe. Botanisch sind sie mit den Ölbaumgewächsen verwandt, also mit unserer Olive zum Beispiel oder auch der Forsythie. Das Typische der Jasminblüten sind eigentlich, sie sehen so ein bisschen aus wie so ein Nagel mit einem Kopf dran. Also diese Krone ist dann so eine 4- bis 6-teilige Blüten. Und sie können weiß oder gelb sein. Manche gehen auch so ein bisschen ins Rosane. Klaus Heuwemann, technischer Leiter des Botanischen Gartens in Erlangen. Jasminarten kommen von Australien bis zu den Kanaren fast überall auf der Welt vor. Außer in Amerika. Besonders viele Arten gibt es in Asien. Von hier stammen auch die wichtigsten Duftvertreter. Jasminum officinale, original aus der Himalaya-Region und Südwestchina. Jasminum sambac, aus Indien. Jasminum grandiflorum, aus Indien und auch Ostafrika und von der arabischen Halbinsel. Mittlerweile werden die duftenden Jasminarten weltweit kultiviert. Auch in unseren Gärten können sie wachsen, im Sommer. In der kalten Jahreszeit müssen sie drinnen überwintern, weil diese Jasminarten frostempfindlich sind. Ganz anders als der Winterjasmin, der auch in unseren Breiten als Gartenpflanze wachsen kann. Jasminum nudiflorum heißt er botanisch, also nackt blühender Jasmin, weil sich dessen gelbe, etwa fingerkuppengroße, 5- oder 6-blättrige Blüten dann öffnen, wenn die Zweige noch kahl sind und die meisten anderen blühenden Pflanzen Winterruhe halten. Klaus Heuwemann. Ja, also der Winterjasmin ist eben, wie der Name ja schon sagt, so toll, weil der einfach im Winter blüht. Das geht teilweise im Dezember schon los und bis Januar, Februar, März kann der dann blühen. Man würde jetzt erwarten, dass der besonders frostharte Blüten auch hat, die also viele Minusgrade aushalten. Das ist aber nicht so. Also die einzelnen Blüten erfrieren relativ schnell. Es werden dann aber immer wieder ganz schnell, sobald es milder wird, neue Blüten gebildet. Und so gesehen hält er dann eben auch sehr lange aus. Ansonsten mit den Minustemperaturen kommt er bei uns zurecht, die wir so üblicherweise haben. Und vom Wuchs her braucht er halt ein Spalier oder ein Gerüst und einen möglichst sonnigen Platz. Der Winterjasmin erinnert an die Forsythie mit seinen gelben Blüten an den noch blattlosen Zweigen. Betörend ist er fürs Auge, aber nicht für die Nase. Der Winterjasmin duftet kaum. Er stammt ursprünglich aus den Gebirgen Nordchinas und gelangte im 19. Jahrhundert nach Europa und ist bei uns der einzige Jasmin, der ganzjährig draußen wächst. Zwar tut das auch eine andere Art, die Jasmin genannt wird, aber die heißt nur Jasmin und kann so für Verwirrung sorgen. Also bei uns zu Hause jetzt im Garten werden wir eigentlich nur zwei Arten finden, den Winterjasmin und den Bauernjasmin oder falschen Jasmin, und der ist kein Jasmin. Das ist also der Philadelphus oder ja auch Pfeifenstrauch genannt. Bauernjasmin, also da klingt es schon so ein bisschen an, das ist so der Jasmin für die armen Leute dann. Also das ist ein großer Strauch, der wird also 2, 3, 4 Meter hoch und blüht dann im Sommer weiß. Der duftet recht schön, daher kommt auch so ein bisschen dieser Name. Das ist also wirklich ganz was anderes. Die weißen, 4-blättrigen Blüten des Bauernjasmins wachsen in Trauben angeordnet. Der Bauernjasmin oder auch falscher oder Gartenjasmin ist ein Hortensiengewächs. Er ist ursprünglich im südlichen Europa heimisch, ist pflegeleicht und eher anspruchslos und steckt auch mitteleuropäische Frostnächte weg. Gerne wurde er in Parks angepflanzt. Sein süßer und recht starker Duft hat dem Jasmin, der gar keiner ist, zu seinem Namen verholfen. Der echte Jasmin kam vermutlich im 16. Jahrhundert zu uns nach Europa. Wegen seines betörenden Duftes wird und wurde er in vielen Kulturen geschätzt und breitete sich über die Handelswege und mit den Eroberungszügen von seinen ursprünglichen Wachstumsgebieten in Indien, Ostafrika und der arabischen Halbinsel nach Westen und Osten aus. Ein begehrtes Gut von Europa bis China. In China aromatisiert man grünen Tee mit Jasmin. Schon seit der Song-Dynastie, also etwa 1000 nach Christus. Ursprünglich sollte damit eher minderwertiger Tee aufgewertet werden. Heute wird Jasmin-Tee als hochwertiges Produkt gehandelt. In mehreren Stufen werden hierfür Jasminblüten unter die Teeblätter gemischt und immer wieder durch frische Blüten ersetzt, bis der Tee das Aroma angenommen hat. Dann werden die Blüten entfernt. Auf enormen Flächen wird in China hierfür heute vor allem Jasminum sambac angebaut. Allein im Kreis Hengxian im Südwesten Chinas, dem Zentrum der Jasmin-Tee-Produktion von Hunderttausenden von Bauern mit Zehntausenden Tonnen Ertrag pro Jahr. Aber eigentlich stammt diese Jasminart Jasminum sambac, die in China massenweise kultiviert wird, aus Indien und wird bei uns arabischer Jasmin genannt. Durchaus verwirrend. Eine Pflanze, viele Orte, viele Namen. Ergebnis der Kultivierung des Jasmins, deren Wege nicht immer eindeutig sind. Ganz genau kann man das gar nicht mehr sagen, weil es schon so lange in Kultur ist. Und ist dann also von Indien nach China gekommen, wo man auch diesen indischen Namen wohl mit übernommen hat ein Stück weit. Und von China ist er dann über arabische Handelswege dann noch zu uns nach Europa gekommen. Und so hat dann bei uns eine eigentlich indische Pflanze einen arabischen Vornamen sozusagen. Also man sieht da auch, wie lang und wie weit diese Kulturwege sind. Und ganz genau kann man es oft gar nicht mehr nachvollziehen. Das gilt auch für die anderen duftenden Jasminarten. Auf seinem Weg um die Welt hat der Jasmin viele Kulturen geprägt. In Indien etwa, auf den Philippinen und Indonesien, in Pakistan und Tunesien ist er sogar die Nationalblume. In vielen Ländern ist Jasmin Teil des Alltags, vor allem in Asien. Händler verkaufen die Blüten auf der Straße, Frauen schmücken damit ihr Haar. Die Blüten werden zu opulent dichten Ketten gebunden, die als Willkommensgruß überreicht werden, Pilger auf ihrem Weg begleiten oder Braut und Bräutigam schmücken. In Thailand ist er das Geschenk für die Mütter zum Muttertag. Auch bei Beerdigungen wird der Jasmin den Verstorbenen mit auf die letzte Reise gegeben. Die Blüte symbolisiert vor allem Reinheit, aber auch Liebe oder Frieden. Jasmin wird im religiösen Bereich außerdem als Gabe für die Götter dargebracht oder dient auch hier als Schmuck. Betörenden Duft verströmen nicht alle der über 200 Jasminarten weltweit, auch wenn man es bei manchen anders vermuten würde. Und gerade die, die am größten zum Beispiel blüht, die größten Einzelblüten hat, die duftet überhaupt nicht. Aus der Evolution kann man das vielleicht so erklären, dass die es nicht nötig hatte, weil der Duft ist, dient natürlich auch dazu, Insekten anzulocken. Wenn ich schon sehr große Blüten habe, muss ich nicht noch in diesen Duft investieren. Jasminum nobile heißt die Art, deren prächtige, weiße, pink angehauchte Blüten nur verlockend aussehen, aber nicht riechen. Anders als die der populärsten Jasminarten weltweit. Sie entfalten ihre wahre Pracht, wenn die Hitze des Tages verflogen ist, wenn es dunkel wird und sich die sternförmigen weißen Blüten auf den grünen Sträuchern öffnen, damit ihr sinnlich verführerischer Duft durch die Nacht strömen kann. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast, dieses Mal von Nora Kaltenbeck. Regie führte Susi Weichselbaumer, in der Technik war Susi Harasin. Redaktion Gerda Kuhn, es sprachen Julia Fischer und Rainer Buck.